Guten Abend, Menschen. Wir leben in einer seltsamen Welt. Nein, die Welt ist nicht seltsam. Wir sind seltsam. Den Planeten besiedelt, unser Gehirn entwickelt. Warum? Was ist das Ziel? Was ist die Aufgabe? Vermehrung? Nein. Eine gute Zeit haben? Nein. Warum sind wir dann hier? 74 Jahre lang Ärger und Müll machen und dann den Löffel abgeben? Langweilig, die Herrscher des Universums. Seltsame Wesen. Seltsam, ja, das sind wir. Kleine Sandkörnchen im Getriebe der Ahnungslosigkeit. Ah, ihr glaubt mir nicht? Schauen wir uns doch einen an. Nehmen wir doch den hier. Nennen wir ihn den kleinen Mann? Keine Ahnung, aber alles besser wissend. Und wehe, wir haben mal keine Erklärung. Ja, dann werden wir wieder ganz klein mit Hut. Dann rennen wir kopflos umher und rufen und ah und was soll ich hier tun? Hilfe! Invasion! Nein, wir sind die Invasion! Meine Damen und Herren, halten wir doch die Zeit kurz an und öffnen der Hoffnung einen Spalt weit die Tür. Hier ist einer von euch, einer von 8 Milliarden Verrückten. Hier ist ihr Gastgeber, hier ist der einzigartige Paul Panzer. Vielen Dank, Freunde. Dankeschön. Vielen Dank, Freunde. Herzlich willkommen in Bochum. Ja, wir sind schon ein verrückter Haufen, wir Menschen. Schön, dass wir uns heute wieder mal hier versammelt haben. Ja, das Leben wird immer komplexer, gerade in diesen Tagen. Ja. Hilde, meine Frau, versucht ja auch nur auf ihre Art durchs Leben zu kommen. Hilde hat sich so ein paar Dinge zurechtgelegt, oben in ihrem kleinen, verwinkelten Gehirn oder wie ich es nenne, die Schatzkiste des Wahnsinns. Hilde hat sich so ein paar Dinge zurechtgelegt, ne, womit die durchs Leben kommt. Hilde sagt immer, was willst du machen? Oder sie sagt, hilft ja nichts. Oder sie sagt, nur guck dir das mal an. Oder mein Favorit, tja, könnte ich durchdrehen, wenn Hilde tja sagt. Ja, Hilde reicht das. Wir kommen zu Hause an, ich steige aus dem Auto, mein Sohn knallt die Tür zu, meine Finger sind noch im Innenraum. Hilde guckt übers Autodach und sagt, tja. Ich sag, ja, sind ja nicht deine Finger. Wir räumen den Keller auf, ich trete in einen Nagel, der sich oben durch die Fußsohle schiebt. Was sagt Hilde? Nun guck dir das mal an. Ich weiß auch nicht, was mit Hilde los ist, aber so hat sie ihren Frieden gemacht mit dem Leben. Und oft brauchen wir für komplexe Zusammenhänge einfach Dinge, die uns das alles erklären. Wir stehen im Stau, A46, Heidelberg Richtung Neuss, zwischen Grevenbruch-Kapellen. 30 Kilometer Stau, wir sind die Letzten. Was sagt Hilde? Ja, hilft ja nichts. Ne? Wir sitzen vor unserem Haus auf der Bank. Abends, fast Sonnenuntergangsstimmung. Ich hatte die Mülltonnen schon rausgestellt. Nicht nur hier die eine, sondern alle. Ist ja mittlerweile ein ganzer Satz. Du blickst ja überhaupt nicht mehr durch. Ist ja keine Müllentsorgung mehr, ist ja ein mobiler Sehtest. Gelbe Tonne, grüne Tonne, blaue Tonne, graue Tonne, graue Tonne mit Zusatzklappe, egal, alles rausgestellt. Kommt plötzlich unser etwas unterbelichteter Nachbarsjunge Amudu mit seinem getunten Fiat Pinto die Straße hochgebrettert. Rechts vor links, ich doch nicht, ich bin aus der Savanne. muss einem LKW ausweichen und brettert voll in unsere Mülltonnen rein. Voll die Mülltonnen Supernova. Sah aus wie beim Büchsenwerfen beim Feuerwehrfest. Klecks aus 49. Voll rein. Und was sagt Hilde? Nun guck dir das mal an. Ich sag, Hilde, wer muss den Scheißstein aufräumen? Besonders schön der Parabelflug der braunen Tonne mit Zwischenlandung auf der Bankireiterrasse von meinem Nachbarn Karl. Parabelflug? Du kennst Parabelflug? Ihr kennt Parabel? Parabel, wisst ihr? Parabelflug? Ja, wart doch alle schon mal auf dem Schützenfest, hä? Abends hinterm Zelt. Parabel. Ach, du bist eine Frau. Okay, ich erklär's anders. Okay, ja, ich erklär's. Naja, da hört die Emanzipation auf. Wie erkläre ich's? Ich war mal abends mit Bolle in einem Rohbau. Wir mussten was besorgen. Kommen in den ersten Stock und ich habe Bolle aus Versehen auf den Balkon rausgeschubst, der noch nicht geliefert war. Und schon entsteht der Parabelflug. Ja. Kann man buchen sowas? So ein 0-0-0-0-G-Flug. Hat keinen Vorteil, nein. Außer der Tomatensaft geht nicht aufs Hemd, sondern schwebt vor deinem Auge rum für 3 Sekunden. Und dann kommt er. Aber eine andere Geschichte. Ich auf jeden Fall schon auf 180. Ja, ich bin ja so ein Typ, der sich schnell aufregt. Ich auf dem Weg zu Amudu, der war gerade dabei, sich aus einem Plastik-Fiberglas-Wrack am rausschälen. Ich sag, na, Seitenwind? Dann fängt er an, mich anzumeckern. Wie ich denn so bescheuert sein könnte, so früh am Abend die Mülltonnen schon rauszustellen und so weit an die Straße. Und ich sag jetzt, pass mal auf, Jim Knopf. Wenn du hier mit deiner Plastiklok wie Evil Knievel in einem ruhigen Wohngebiet, wo eigentlich 30 ist, durchbretterst, als wärst du in der Savanne, sag ich, tickst du noch sauber? Du räumst jetzt hier auf. Ja, und dann kippte die Stimmung, dann fing er an mit, mir geht's nicht so gut. Ich sag, Freundchen, den Spruch hab ich erfunden. Räum auf. Ah, ihm ging's wirklich nicht gut. Ne? Durch den Aufprall scheinbar. Ne? Die Autoantenne ins Ohr rein. Auge war auch involviert. Ja. Heißt ja immer, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ich weiß. Ich weiß, Freunde, ich muss viel ruhiger werden. Ich bin wirklich immer, ich reg mich immer auf. Immer am Aufregen. Ich bin mehr so der Typ, Lunte brennt schon. Kannst du nicht austreten? Nein, schon im Gehäuse. Zu spät, Freundchen. Hilde versucht dann immer so ganz putistisch auf mich einzuwirken. Paul, bleib doch ruhig, du änderst doch nichts. Doch, ich kann dir meine reinhauen. Nein, bleib ruhig, du änderst doch nichts. Dann kommen die ganzen Hausmutterweisheiten. Kennt ihr auch alle, oder? Seid ihr doch mit groß geworden. Jeder ist mit Mutters Weisheiten groß geworden. Entbehrt sich wissenschaftlich jeder Grundlage, aber Mama hat so oft gesagt, man glaubt's. Ich weiß nicht, wie viel Liter Milch ich als Kind gesoffen habe, weil meine Mutter gesagt hat, wenn es mir schlecht geht, trink Milch, das beruhigt den Magen. Dass ich eine Laktoseintoleranz habe, wurde dabei nie berücksichtigt. Meine Mutter hat es immer wieder. Trink Milch, beruhigt den Magen. Oder als Jugendlicher, wenn du Pickel hast, mach Zahnpasta drauf, das trocknet die weg. Ich komme in die Schule. Man sieht keine Pickel mehr, nein. Ich sah aus, als wäre ich in einen Möwenschwarm geraten. Keiner hat mir mehr die Hand gegeben. Sogar die Lehrer haben gesagt, ey Junge, ey, du kriegst eine 2, aber bleib weg. Bleib weg von mir. Mütter. Heute nehme ich sie oft mit, wenn wir in Urlaub fahren. Und letztes Jahr war ein großer Urlaub, lange gespart. Ich habe gesagt, wir fliegen nach Amerika und du darfst mit. Ich sage, aber keine Milch, keine Flüssigkeiten mitnehmen, kriegen wir Ärger. Nein, nein, ich nehme keine Flüssigkeiten mit. Hier in Deutschland ging noch alles gut. Wir landen in Amerika, JFK. Ist Englisch, heißt Flugplatz. Wir landen, JFK. Zwei Schlangen, meine Mutter steht in der anderen Schlange. Hatte natürlich keine Milch dabei, aber sie war ja schlau, hat Milchpulver mitgenommen. Falls es mir schlecht geht. 2 Kilogramm weißes Pulver in weiße Zellophanfolie eingeschweißt. Schon 3 US Texas Ranger um meine Mutter rum. Und was sagt meine Mutter? Ist nicht für mich, ist für meinen Sohn. Das ist der da drüben. Ich wünschte, ich könnte ruhig bleiben, aber ich bin nicht der Typ. Es gibt sogar Leute, die haben das krankhaft. Die müssen krankhaft ruhig bleiben. Ataraxie, schon mal gehört? Ataraxie ist ein Gendefekt. Die Leute können sich nicht aufregen. Die bleiben immer wie die Mumins. Die bleiben immer ganz. Ataraxie ist ein Gendefekt. Ataraxie verhindert, dass man sich Sorgen macht, dass man sich aufregt. Du gehst mit deinem Hund spazieren, Kehrmaschine kommt, Hund weg. Wo jeder von uns sagen würde, ey, machen Sie auf, Sie haben meinen Hund gerade eingemacht. Da stehen die und sagen, ja, jetzt ist er weg. In einer besseren Welt. Können sich nicht aufregen. Es gibt aber auch Situationen, da wünschte ich mir, dass jemand keine Ataraxie hätte. Stell dir vor, du wirst operiert an der Niere, kriegst gerade Narkose. Und während du so wegdämmerst, hörst du den Oberarzt noch sagen, ach so, links. Ja, da will ich einen Arzt, der Panik kriegt. Oder du fliegst in Urlaub, Transkontinentalflug, Australien, 24 Stunden. Hast es dir gemütlich gemacht, die Schlafmaske auf und plötzlich meldet sich der Captain. Ja, verehrte Damen, hier spricht der Kapitän. Wir haben hier vorne ein massives Problem, wo du anhand der Stimme erstmal denkst, ja, sind die Twix alle oder was jetzt? Hör doch auf, ich wollte gerade schlafen. Wenn Sie aus dem linken Fenster schauen und keine Tragfläche mehr sehen, dann ist das so. Sie haben jetzt einen fantastischen Blick auf den Pazifik. Der Blick wird sich in Kürze schlagartig verbessern. Und ich nehme jetzt mal auf meine Kappe, wenn ich sage, das Rauchen ist wieder erlaubt. So einen Typen will ich nicht. Ängste, wir haben Ängste. Wir fürchten uns vor allem. Und es gibt keine Angst, die wir nicht haben. Angst vor Fröschen. Es gibt Leute, die haben Angst vor Luft. Es gibt Leute, die haben Angst vor Bärten. Angst vor Blumen. Ja gut, das ist vielleicht kontraproduktiv, aber Angst vor der Angst. Es gibt Leute, die haben Angst vor Ecken. Angst vor Ecken. Wenn du so jemanden zum Kaffee einlädst, nachmittags, musst du vorher die ganzen Zuckerklümpchen die Ecken rundlutschen, sonst haut dir derjenige ab. Die haben ernsthaft diese Angst. Angst vor Ecken. Astrophobie, Angst vor Blitzen. Das sind die Leute, die dann, wenn Gewitter ist, gemeinsam mit ihrem Labrador unterm Wohnzimmertisch liegen. Ich bin immer noch dein Herrchen. Mach Sitz. Aviotophobie. Angst vorm Fliegen. Und wenn du dann noch einen Captain hast mit Ataraxie. Hinten sitzt der Typ, der brüllt, Hilfe, wir stürzen ab. Dann meldet sich der Captain. Yep. Verrückt, wir sind verrückt. Es gibt die Angst vor Staub. Es gibt Leute, die haben Angst vor Staub. Es gibt Leute, die haben Angst vor Erdnussbutter am Gaumen. Oh, ich ersticke, ich ersticke, ich ersticke. Ja. Ich will mich nicht darüber, doch, ich will mich darüber lustig machen. Es klingt, es ist ja auch zu bescheuert. Angst. Es gibt Leute, die haben Angst vor Staubmäusen. Kennt ihr diese Staubmäuse? Die so. Oh, ich finde find das total romantisch, ne? Wenn du im Sommer sitzt du so im Wohnzimmer, guckst irgendeinen Western, Terrazentür auf, vorne ein Fenster gekippt und du guckst so und plötzlich im Augenwinkel ich finde das total gemütlich. Hilde regt sich immer auf. Oh, hier sieht's aus wie Sau. Einer muss jetzt Staub saugen. Ich sag, diese Stadt ist so klein für uns beide. Staubmäuse. Das Verrückteste, was ich im Rahmen meiner Recherchen erlebt habe, ist Anatidiophobie. Anatidiophobie ist die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Was ist denn los mit uns? Die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Das sind die Leute, die durch die Innenstadt hetzen und ständig... Es könnte ja eine Ente im Café sitzen. Hinter einer Zeitung. Ah. Anatidiophobie. Dass jemand Angst vor Federvieh hat. Kenne ich ja. Ich habe Angst vor Schmetterlingen, wenn die so nah an einen rankommen. Kennt ihr das? Nein. Aber die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Jetzt stell dir vor, du lernst eine Frau kennen, die das hat. Ey, wir können uns doch mal verabreden. Lass uns doch morgen mal im Park. Nicht im Park, nicht im Park, nicht im Park. Okay. Wir können uns bei mir treffen. Ja, gute Idee, gute Idee. Videoabend. Wir machen einen Videoabend. DVD-Abend heißt das heute, ich weiß. Und dann kommt sie, ey, ich habe einen total coolen Film rausgesucht, hier, ein Klassiker, die Wildgänse kommen. Springt aus dem Fenster. Ey, Freunde, falls hier jetzt jemand ist, der Angst davor hat, von Enten beobachtet zu werden, ich möchte wirklich niemandem auf die Pfütze treten, ja? Ich bitte auch jetzt davon abzusehen, morgen im Büro, also am Montag im Büro anzurufen bei den Mädels und zu sagen, hey, der Paul macht sich total lustig, ich habe Angst vor Entenbobo und er hat gesagt, er hat da ein Obst, bleiben Sie dran, da steht gerade eine Ente auf dem Hof. Bitte nicht, ich mein's nicht so. Vor was wir alles Angst haben können. Hildes Mutter. Emilia hat Angst davor, lebendig begraben zu werden. Ich habe das gegoogelt. Es gibt wirklich, es gibt verdammt viele Leute, die haben davor Angst, lebendig begraben zu werden. Ja? Und wenn Emilia zu Besuch kommt, dann dauert 10 Minuten, dann wird das Thema. Dann wird das Thema. Ja, Paul, du lachst. Stell dir mal vor, ich sterbe und dann stellt sich raus, ich bin doch nicht tot. Ist doch in der Tat, das wäre echt schlimm. Die hat wirklich diese Angst. Die hat Angst, dass sie dann irgendwann Löffel abgibt und wird wieder wach. Alles ist schwarz, sie will aufstehen, stößt sich die Birne. Sag Emilia, guck, dass du das Handy immer geladen hast. Ey, Freunde, im Ernst, wir leben im digitalen Zeitalter. Früher war das Thema, aber heute hat doch jeder ein scheiß Handy. Und gerade die Leute über 50, jeder guckt doch so auf sein Handy. Ist doch egal, ob ich stehe oder ob ich liege, das macht doch keinen Unterschied mehr. Ich stelle mir das gerade vor, ja, ich sitze mit Hilde vom abends, gucke Fernsehen, plötzlich mein Handy, Hut, Hut, Hut, Hut. Das kann doch gar nicht, Hut, Hut. Ja? Hier ist Emilia, ich bin lebendig. Klick, tut, tut, tut, tut. Falsch verbunden, falsch verbunden. Ja. Man wird ja älter, ohne dass man es merkt. Ich merke das an meinen Kindern. So Saska und Bolle, mein Sohn. Am meisten verletzt mich, dass meine Tochter immer größer wird und... Schwer für alle Väter hier, die eine Tochter haben. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt fängt sie schon an mit Freunden. Hatte schon ein paar Freunde. Die meisten habe ich erfolgreich. Mit dem letzten war es sogar ein Urlaub. Thailand-Urlaub. Ja, den haben sie dann am Zoll aufgehalten. Bei dem hat man was gefunden. Milchpulver, ganz genau. Ganz genau, ja. Jetzt hat es einen neuen. Torben. Torben. Wenn jemand heißt wie ein medizinisches Werkzeug, was würdest du damit anfangen? Torben. Gib mir mal den 30er Torben. Mag den Typen nicht. Veganer, also nicht mal von hier. Ha? Hat. Nein, Papa, diesmal ist es was Ernstes. Der Typ hat zwei Läden, so einen Yoga-Laden, der ist Yoga-Trainer. So habe ich ihn ja das erste Mal kennengelernt. Ich wollte meine Tochter vom Yoga abholen, komme rein und sage, ich hole meine Tochter ab. Ja, die ist noch beim Meister. So, wo ist die? Ja, die ist noch beim Meister. Die hat Einzelunterricht. Die lernt gerade den gespreizten Kranich. So habe ich den Typen kennengelernt. Ich sag, Freundchen, gleich zeige ich dir den Starrenkasten, wenn du nicht sofort meine Tochter raus vor die Tür schickst. Den zweiten Laden, den er hat, ist so ein Wohlfühl-Food-Laden. Mit Schmusis. Gibt Schmusis und Frotzenjoghurt. Ich sag so, Saska, kannst du dir keinen normalen Elektriker suchen? Keinen Installateur? Musst du einen haben, der Frotzenjoghurt macht? Das sind so die Stufen von Wahnsinn, die wir alle durchleben, ja? Wir kommen auf die Welt, die ersten 6 Jahre zählen nicht, da bist du wie so ein Haufen Biomasse. Oben rein, hinten raus, essen, verdauen, essen, verdauen, zwischendurch schreien, mach Fenster zu. Dann kommt die Jugendzeit, dann wirst du jugendlicher, dann wirst du cool, dann kommt der Dachlattenmann, dann redest du nur noch, ey, yo, Alter, bist du gut drauf oder was? Wo sich die Eltern fragen, was habe ich falsch gemacht? Dann kommt die Selbstverwirklichungsphase und plötzlich schaust du dich um und deine Tochter ist erwachsen und hängt mit Frotzenjoghurt-Torben rum. Wir mussten ihn dann einladen, hat Hilde interveniert und doch, wir laden den mal ein. Ich sage, ich mag den nicht, doch, wir laden den ein. Der redet schon so komisch. Kennt ihr Leute, die trefft ihr und die mögt ihr nicht? Ja? Der ist immer so, redet immer so. Wissen Sie, Herr Panzer, ich habe... Ich sage, hatte ich eine Schlange gebissen oder was ist los mit dir? Ha? Ich musste dann so tun. Er war dann zu Besuch. Hilde und so Saska haben mich die ganze Zeit beobachtet. Und ich stand mit ihm in der Küche. In der Küche, ich stand noch nie in der Küche. Ja, Herr Panzer, wir hatten vielleicht einen falschen Start. Ich dachte, wir hatten gar keinen Start, Freundchen. Ja, du bist immer so angespannt, ey. Soll ich dir mal einen grünen Schmusi machen? Ist er was? Ja, wenn ihr einen Mixer habt, kann ich dir einen grünen Schmusi machen. Ich sag, ich mach dir gleich einen roten Schmusi, ja? Der läuft aus der Nase, da brauchst du nichts weiter zu, ja? Ich kann mit sowas nicht umgehen. Und so macht man die verschiedenen Etappen durch im Leben. Wir merken es gar nicht. Wir wundern uns immer nur über die Jüngeren und sagen, was ist denn los mit dem? Ja. Und würden wir dabei in den Spiegel gucken, würden wir sehen, wir haben uns mitverändert. Und irgendwann kommen wir in den Ü-80-Bereich. Ich liebe alte Menschen, ja, das vorweg. Meine Mutter ist Altenpflegerin und ich bin als Kind immer mitgegangen und habe da rumgehangen, ja, habe mit den Alten gespielt und habe die Alten rumgeschoben und nein, wirklich, ja, und das war einfach eine gute Zeit und man hat sich gemocht und manchmal habe ich die Smarties in diesen Setzkästen vertauscht und habe geguckt, wow, der kann ja doch laufen, ja, so bin ich groß geworden. Ich bin aufgewachsen mit alten Menschen. Ich liebe alte Menschen. Ja? Die haben so einen ganz besonderen Humor eigentlich. Ja? Was alte Menschen ja lieben, ist wirklich so beim Arzt rumhängen. Ja, ein bisschen in der Wartezimmer rumhängen, die ganzen Zeitschriften immer neu, auch mal mitnehmen, kommen ja am Nachmittag wieder. Ist immer geheizt, läuft Musik. Mein EKG dazwischen schieben. Ich liebe diese alten Leute. Ja. Und ich glaube, der Gang zum Arzt, das nehmen die selber nicht ernst. Bei mir in der Straße, schräg gegenüber, wohnt ein Typ, Herr Krein, hängt den ganzen Tag im Fenster. Kennt ihr diesen Typ? Ganzen Tag im Fenster, auf dem Kissen. Schlecht gelaunt und hat so seine 30 Quadratmeter Bürgersteig genau im Blick. Hier immer so eine Kippe, so eine Rothändle vor sich hin glimmen. Wie so ein Gecko. Ich warte wirklich auf den Tag, wo so eine Libelle vorbeifliegt und dann will ich sehen, wie er reagiert. Ob er weiterguckt oder... Ich würde drauf wetten, er fängt sie. Hängt den ganzen Tag im Fenster, den ganzen Tag, jeden Tag, 7 Tage die Woche, 24, die Kinder nennen den schon Windows 24. Der hängt den ganzen Tag im Fenster. Und ich würde mich wundern, wenn er eine ganze Wohnung gemietet hat. Ich glaube, der hat nur dieses Fenster gemietet. Der hängt nur den ganzen Tag. Und außer er geht zum Arzt, oh, dann wird sich fein gemacht, dann holt er seinen Rollator raus. Dann macht er so ein bisschen auf. Der ist topfit, der Mann, sonst würde ich mich nicht drüber lustig. Der ist topfit. Aber wenn das G frei kommt, dann ist es gleich, macht es einen besseren Eindruck. So eine Hupe dran. Ich sage, Herr Krein, wen wollen Sie denn noch überholen? Dann sagt er mal, halt Maulschnösel. Ah, so ein fieser Alter. Immer so eine Sauerstoffflasche bei. Nicht, weil er schlecht Luft kriegt. Nein, damit die Kippe besser brennt, wenn er sie anmacht. Ich glaube, diese Leute, gerade so im Ü80, Ü90, die treffen sich sonntags nach dem Bingo und dann wird wie Quartett. Wer hat die meisten Ärzte? Ja, ich hatte 4-mal Hausarzt, 2-mal HNO, 3-mal Proktologe und 1-mal Hautarzt. Nein, doch, nein. Respekt, Alter. Ja. Ich glaube das wirklich. 3 Fenster weiter wohnt Frau Meistrowitz. Und die ist ein richtiger Profi. Dagegen ist Herr Krein eine kleine Wurst. Frau Meistrowitz ist Arzt-G-Profi. Die ist so ein richtiger Doc-Hopper. Wolle hat sich aus Jux und Dollerei mal die Strecke von Frau Meistrowitz zum Arzt auf Google Earth angeguckt. Frau Meistrowitz war auf 8 Satellitenbildern drauf. Unfassbar, unfassbar. Und so habe ich sie kennengelernt. So sind wir Freunde geworden. Ja, Habt ihr mal ältere Leute beim Arzt getroffen? Die sind Meister im Schmoltok. Frau Meistrowitz saß da. Ich saß hier, hatte keine Lust auf Gespräche. Zeitung wieder weg, Zeitung wieder weg. Merkte schon, oh Gott, die Alte will ein Gespräch. Du entkommst nicht. Die glotzt dir ein Loch in den Hinterkopf. Du merkst das, aber du willst, versuchst dann, machst dann den Socken rum, Schnürsenkel, bindest dir die... Und dann guckst du einen Bruchteil Sekunde rüber. Gut, dass sie fragen. Und dann sitzt die da. Und ich werde das nie vergessen, diesen ersten Dialog. Was heißt Dialog? Sie saß da. Hüfte. Hüfte. Hüfte. So angenehm, Panzer. Es ist jetzt wieder einmal mehr wissenschaftlich bewiesen, Fernsehgucken tut uns gut, weil das Gehirn nicht gebraucht wird. Ja. Und es ist wichtig, dass wir den Datenautobahnen da oben auch mal eine Pause gönnen oder im Fall von meinem Sohn auch den ganzen Feldwegen von mir aus. Hängt natürlich davon ab, was wir gucken. Das ist extrem wichtig, ja, wenn wir einen anspruchsvollen Film gucken, dann läuft das Gehirn noch so ein bisschen mit. Aber wenn wir zum Beispiel irgendeinen Popcorn-Movie gucken, nennt man ein Beispiel, was? Terminator. Terminator. Alle zumindest schon mal gehört. Wenn ein nackter Bodybuilder aus einer Bar kommt und sagt, ich will dein Motorrad, deine Kleidung und deine Stiefel, weiß das Gehirn, alles klar, ich bin raus. Das Gehirn erkennt sehr schnell, ob es gebraucht wird oder ob das, was jetzt an Gehirnleistung noch gefordert wird, auch das Knie übernehmen kann. Lach nicht, Fräulein, ihr Frauen seid nicht besser. Ja, nicht. Hilde guckt immer so Rosamunde Pichler-Filme. Rosamunde Pichler-Filme. Guckt Hilde. Hilde liebt Rosamunde Pichler. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, wenn ich so auf dem Weg im Keller gucke, wie Hilde da sitzt und gucke auf den Fernseher, dass bei Hilde hinterm Ohr eine Klappe aufgeht, das Gehirn mit zwei Koffern rauskommt und sagt, es reicht einfach, es reicht und sich auf den Weg zum Hauptbahnhof macht. Rosamunde Pichler. Die folgen schon einer Strategie, diese Filme. Spielt meistens an der irischen Steilküste. Hat wahrscheinlich praktische Hintergründe, ja, weil nach den Dreharbeiten das Filmteam sich einfach kollektiv in die Schlucht, weil sie sagen, ey, was soll jetzt noch kommen nach diesem Scheiß? Die Dialoge sind auch relativ einfach strukturiert. Dann steht meistens eine Frau, sehr betroffen guckend, mit so einem Rollkragenpulli an der Steilküste. Vor ihr steht ein Mann, der guckt auch betroffen. Und dann kommen so Dialoge wie, du liebst mich nicht. Und er so, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und wenn du dann in diese Szene einsteigst und im Wohnzimmer stehst, frage ich Hilde oft, hast du vorgespult oder zurückgespult? Was? Können wir Videotext anmachen? Wovon reden die? Vielleicht gibt es eine Zusammenfassung von dem Scheiß. Du liebst mich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Siehst du? Dann doch lieber Terminator. Da wird so eine Szene nie geben. Da steht sie an der Steilküste in Irland mit ihrem Rollkragenpulli und vor ihr steht der Terminator, nackt, nur mit Motorradstiefeln und Brille bekleidet. und sie würde sagen, du liebst mich nicht. Pfumm. Hasta la vista, Baby. Ja, das wäre mal ein Ende. Das wäre mal was, wo man sagt. Ja. Freunde. Das Fernsehen, so wie wir es kennen, wird eh aussterben. Frag mal die ganzen Jugendlichen. Die gucken kein Fernsehen mehr, so wie wir es kennen. Die gucken YouTube. Die gucken Fernsehen im Internet. YouTube. YouTube. Heißt deine Röhre übersetzt. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass viele der Macher dieser Filme dringend einen CT bräuchten. YouTube. Du bist der Programmdirektor. Du entscheidest, wann du was guckst, wie lange, warum. Du kannst es wegmachen. Ist schon toll. Faszinierende Technik. Ja. Und nee, Werbung gibt's trotzdem. Werbung gibt's. Von Werbung werden wir Menschen nie wieder befreit werden. Ich bin ja groß geworden mit Clementine. Das ist Waschmittel. Tolles Waschmittel. Oh, muss ich kaufen. Oder Friedestein. Friedestein, die Spuren immer, Friedestein. Schön stumpf, kauf ich. Die Werbung ist nicht besser geworden. Bolle hat sich die Tage ein YouTube-Video angeguckt und vorher lief eine Werbung für ein Kaugummi. Grünes Kaugummi. Huba Buba. Gab schon zu meiner Zeit. Huba Buba. Aber wenn man dann mal so reflektiert, was erzählen die uns für einen Scheiß? Wie kann man ein Produkt Huba Buba nennen? Wen wollen die ansprechen? Bonobo-Affen? Demnächst gehen wir wieder auf unseren Knöchel. Buba Buba! Das ist doch nicht normal. Wie kann man ein Produkt... Wie kann man ein Produkt Huba Buba nennen? Guck mal in den Spiegel und sprech das aus. Infantilsprache, geistesgestört. Hanuta. Hanuta, Hanuta. Biffi, ey Alter, was geht? Ey, Biffi, ey, bist du Biffi oder? Bist du Biffi? Wir werden alle verarscht. Ist euch das bewusst? Wo ist die Message? Was wollen die uns sagen? Ich frage mich, wie sowas entsteht. Ja? Ich sehe gerade die junge Werbeabteilung vor mir. 30 Studenten, gerade von der Uni. Ey, wir bräuchten dringend, wir haben ja dieses neue Kaugummi in der Pipeline und wir bräuchten jetzt dringend einen total abgefahrenen, coolen, krassen Namen. Wie nennen wir das Ding? Und hinten in der letzten Abteilung sitzt der Agenturchef, kommt gerade vom Oktoberfest. Huba Buba. Toller Name, Chef. Das ist es. Das ist es, dass wir da nicht drauf gekommen sind. Verrückte Idee. Gestört. Und die glauben ernsthaft, dass sie uns damit erreichen. Huba Buba. Es ist nicht alles schlecht. Das wollte ich damit nicht sagen. Viele Sachen, die man übers Internet, als Stream oder sich als Film angucken kann, sind gut. Serien. Guckt ihr Serien? Ja, ich hoffe, keine deutschen. Die deutschen Serien sind wirklich, wo man denkt, ja, die Macher müssen doch den Klatschmohn mittlerweile direkt aus Afghanistan beziehen. Dann hast du so Serien wie Der Oberförster vom Wald oder irgendeine Arztserie, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Sowas von unauthentisch, sowas von unglaubwürdig. Dann steht da irgend so eine Föhnfrisur als Arzt, hat so einen Malerkittel an. Wir sind ja doof und kennen den Unterschied nicht. Als Arzt in der Notaufnahme, dann fliegt die Tür auf, es kommt ein Notfallpatient rein, gerade von einer Lok überfahren. Und was sagt dieser Arzt? Sieht nicht gut aus. Bringt ihn in die Eins. Ein Typ wird von einer Lok überfahren und der Arzt sagt, sieht nicht gut aus. Dann guckt er mal die amerikanischen Serien an. Emergency Raum. Mit George Clooney. Ja, da wackelt die Kamera, da ist alles in Aufruhr. Oh mein Gott, 40 Milligramm Atropin, CT von Schädel und Thorax, Kochsalzlösung vorbereiten. Und du weißt, die Sau gibt den Löffel ab. Und nicht. Sieht nicht gut aus. Bring den in die Eins. Wer zur Hölle ist in der Eins? Meine Frau, die sagt, tja, oder was? Wir werden viel öfter für dumm verkauft, als wir glauben. Und die amerikanischen Serien, die sind wirklich gut. Gut produziert, fantastisches Drehbuch, tolle Dialoge, tolle Schauspieler. Game of Thrones. Schon mal gehört? Game of Thrones. So ein Fantasie-Epos. Mit tollen Kostümen, Drachen, nackten Frauen. Ich bezweifle, dass Bolle das wegen der Drachen guckt, ehrlich gesagt. Aber House of Cards. So ein Politik-Ding. Toll gemacht, tolle Schauspieler. Kevin Spezi. Die Sopranos. Mafia-Serie. Die Sopranos. Menschen, die so tagsüber ganz tun, als wären sie völlig normal und abends voll das Verbrechen. Ne? So ein bisschen wie die FIFA. Könnten auch die FIFAs heißen, aber die Sopranos. Tolle Serien. Was guckt Susaska? Susaska guckt eine Serie immer, wenn sie zum Babysitting ist, um sich die Zeit vertreiben. Walking Dead. Susaska guckt immer Walking Dead. Heißt nicht Der gähnende Vater, ist eine Serie, eine Gruselserie mit Zombies. Also mehrere, Plural, Zomben mit Zombies. Sowas mag ich nicht, ja, da kriege ich so ein bisschen. Ich habe einmal reingeguckt, wie die Zombies so, und habe mich gleich an meine Kindheit im Altenheim erinnert. Wenn ich will damit nicht sagen, Ü80 Menschen sind Zombies, aber rein vom Bewegungsapparat her. Ich weiß es, Freunde. Ich habe schon vorm Aufenthaltsraum gestanden und musste sagen, tut mir leid, heute ist leider der Fernseher kaputt. Wer ist kaputt? Ja, ich bin schon zurückgewichen und musste sagen, und Milchreis gibt's auch keinen. Was? Kein Milchreis? Ich war schon in dieser Situation. Verrückte Welt. Verrückt sind wir, ja? Gucken uns Fernsehen an, beobachten das Leben in diesem kleinen Viereck und merken gar nicht, wie es hinter uns abläuft. Dass wir alle einen Dachschaden haben, ist wohl unbezweifelt. Jeder von uns einen kleinen, manche einen größeren. Das guckst du mich so an. Ich meine, das ist auch positiv. Das macht uns aus, dass wir so verrückt sind. Vielleicht hat uns das am Ende so weit gebracht. Jeder kennt zumindest einen Verrückten. Denkt mal an eure Nachbarschaft. Ja, siehst du? Jeder hat direkt einen im Kopf, an den er denkt. Außer die, die heute mit Nachbar hier sind. Ja, ja. Ja, die sitzen jetzt da und sagen, wovon redet der Typ? Ey. Es gibt auf der nach oben offenen Richterskala in puncto Verrücktheit in der Nachbarschaft keine Grenze. Das meine ich. Es gibt die Netten, es gibt die Freundlichen, es gibt die Superfreundlichen, die am ersten Tag klingeln und da stehen, mit Brot und Salz und sagen, ey, wann fahren wir zusammen in Urlaub? Die, die jeden dritten Tag über den Zaun rufen, sollen wir grillen, sollen wir grillen, sollen wir grillen, sollen wir grillen? Wo du irgendwann sagst, ich habe eine Grillfleischallergie, tut mir leid. Und dann heimlich im Keller grillst. Es gibt die, die sich über alles beschweren, die sich schon bevor sie einziehen, 3 Tage vorher einen Streifenwagen schicken und sagen, ey, da stimmt irgendwas nicht, fahren Sie da mal gucken. Lass das raus, Mädchen, lass es raus. Wenn nicht heute, wann dann? Dann gibt's die, wo die Eltern eigentlich ganz okay sind, aber die dann so einen völlig missratenen, 16-jährigen, Shisha-rauchenden, völlig verzogenen Sohn haben. Der, wenn die Eltern dabei sind, total nett ist. Ja, natürlich fahre ich noch einkaufen, Mami. Und kaum sind die Eltern weg, feiert der Partys, wo du denkst, ach, Eröffnung der Olympischen Spiele in meiner Straße. Alles schon gehabt. Hatten wir schon, die Familie. Da liege ich abends im Bett. Hilde schon eingeschlafen. Und ich dämme auch so ganz langsam weg und denke, oh, was für ein anstrengender Tag. Und die ersten Schäfchen kommen. Und plötzlich. Put up your hands in the air. Gott sei Dank weiß ich, wo der Hauptschalter von der Straße ist. Du hast dann so Nachbarn. Die standen schon unter unserem Schlafzimmerfenster im Garten und haben geknutscht. Dass selbst Hilde wach geworden ist. Was ist das? Ich sage, das sind die Schnecken. Schlaf weiter. Hä? Das ist doch nicht normal. Und am nächsten Tag in meinem Garten, wisst ihr, wie ich es ausgesehen habe? Überall leere Flaschen in meinem Gartenteich. Leere Alkopops-Dosen, Bierdosen. Hilde hat sogar so einen Luftballon gefunden und gesagt, was ist das? Ich sag, das ist Barschleich. Leg's hin, sonst schlüpfen die nicht. Was will ich meiner Frau denn erzählen? Du kannst echt Pech haben mit den Nachbarn. Du kannst echt Pech haben. Dann hatten wir jahrelang so einen Typen, bevor mein Nachbar Karl eingezogen ist, der war total nett. Bis er plötzlich einer inneren Eingebung folgend meinte, er müsse ein Instrument lernen. Klavier. Auf dem Keyboard. Autodidaktisch. Also mit Selbstwahn am Steuer. Wir sitzen abends vorm Fernseher. Mein Absinth und ich. Hilde war auch da, ne, in ihrer Strickecke. Mit ihrer Stricklitzel und war irgendwas am Stricken, keine Ahnung, irgendeine Türdichtung oder was weiß ich nicht. Was. Plötzlich. So, bist du das? Unser Nachbar fängt an, Klavier zu lernen. Am ersten Tag noch interessant, nach einer Woche auch. Nach 4 Monaten. Ich habe ihn irgendwann draußen getroffen. Ich sage, hör mal, wenn du Geld für eine dritte Taste brauchst, sprich doch mit mir. Sprich doch einfach mit mir. Wir finden eine Lösung für dein Problem. Das hat ewig, bestimmt ein Jahr gedauert. Irgendwann so gegen Weihnachten, abends wieder. Sag, oh, er gibt ein Konzert. Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt einfach, sagt, drehst du durch? Natürlich fragt man sich irgendwann, liegt's an mir? Du drehst durch. Schräg gegenüber Familie Kovac, also Herr und Frau Kovac. Er total nett, nie da. Sie schon immer komisch. Und der Bofrostfahrer war verhältnismäßig oft da. Ich will jetzt hier keine Spekulationen in den Raum stellen. Ja? Aber es war ihm irgendwann selber schon peinlich. Ne? Dann hat er immer, wenn andere Leute in der Straße standen, hat er sich immer gleich erklärt, ich muss nachliefern, nachliefern. So viel Fritten kann kein Mensch essen, wie der nachgeliefert hat. Aber ist egal, geht mich nichts an. Frau Kovac, von Anfang an komischer Typ. Kennt ihr so Leute, die einem nicht in die Augen gucken können? Die so... Ich sag, hallo, Frau Kovac, guten Tag. Dann guckt sie einen an. Und geht ins Haus, ohne was zu sagen. 3-4 Mal gemacht. Ich war einen Zaun am Streichen. Ach, hallo, Frau Kovac. Ins Haus. Wie so ein, wie heißen die Tiere? Erdmännchen. Wie so ein Erdmännchen. Kennt ihr Erdmännchen, ne? Ah, weg. Weg. Und so ist Frau Kovac. Wie so ein Erdmännchen. Dann kommt der Bofrostfahrer ins Haus. Ich finde, Erdmännchen sind tolle Tiere. Auch verrückt, ja, aber toll. Das unterscheidet uns zu den Tieren. Tiere haben eine klare Linie. Fressen, gefressen werden, Fortpflanzung. Fortpflanzung. Und ich meine nicht Pflanzen und Fort, nein, nein, Fort. Der Erhalt der Art. Tiere drehen nicht durch. Wenn ein Tier durchdreht, hat es Tollwut. Haben nur wir Menschen mit unserem tollen Gehirn. Erdmännchen sind natürlich trotzdem skurril. Ja. Von Haus aus neugierig. Wenn gerade das Nachbar-Erdmännchen von einem Falken zerlegt wird, die Beine schon seit 3 Minuten am Weglaufen. Aber ich sage, warte doch mal, warte doch mal, warte doch mal, warte doch mal. Lass uns doch mal gucken, wie es ausgeht. Warte doch mal. Die können nicht anders. Das ist in den Genen. Oder wenn sich zwei andere Erdmännchen gerade paaren. Ich bleibe bis zum Schluss. Ich bleibe bis zum Schluss. Genau hier. Ich liebe Tiere, ja. Schon immer. Tiere sind so geradeaus. Tiere sind authentisch hier auf unserem Planeten. Nicht so verwachsen wie wir. Klar. Tiere können trotzdem skurril sein. Nimm mal so ein Gecko. Kennt ihr Geckos? Geckos. Diese Eidechsen mit dieser chronischen Nagelbettentzündung, Geckos, ja. Geckos sind so skurril, die können sogar an einer Scheibe kleben. Kann Reh unter bestimmten Umständen auch. Aber ich will ja damit nur sagen, wie skurril doch die Natur Dinge hervorbringt. Gibt viele skurrile Tiere. Schützenfisch, kennt ihr den Schützenfisch? Der Schützenfisch lebt im Wasser, fängt aber seine Beute außerhalb seines Elements. Der Schützenfisch schwimmt, nimmt Wasser in den Mund und wenn oben eine Fliege rumfliegt, spuckt er die an, die Fliege kann nicht mehr fliegen, fällt runter. Lecker. Skurril, ja. Wird ein Mensch nie machen, obwohl. Ja. Ich war mal im Freibad und habe das gemacht. Unterm 3-Meter-Brett, unterm 3-Meter-Brett, oben stand so ein Bodybuilder. Ich Langeweile, ne? Kennt ihr ja, wenn der Kuh langweilig ist, geht sie aufs Eis. Wasser im Mund. Wie der Schützenfisch, verstehst du? Schützenfisch, Schützen, wie der. Und dann kam er runter und war überhaupt nicht Fliege, also war... Skurrile Tiere gibt es, ja. Die Falltürspinne, habt ihr schon mal von der Falltürspinne gehört? Die Falltürspinne hat kein Netz. Sie hat eine Tür. Hängt den ganzen Tag hinter der Tür und guckt durch den Spion, wie so ein Türsteher. Bis so ein Beutetier plötzlich so vor der Tür rumlungert und denkt, hey, was geht? Und Tür auf. Wie der Zalando-Mann. Ne? Ich liebe Tiere, aber das war nur am Rande. Ja, ich liebe Tiersendungen, wenn ich mal Fernsehen gucke. Hilde? Gar nicht, nein. Hilde liebt Kochsendungen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Reiz des Unbekannten. Hilde liebt Kochsendungen. Ich habe das nie verstanden. Habt ihr das verstanden? Dass die letzten 10 Jahre, die ganzen Köche sind ja Superstars. Mir hat man während der Schulzeit immer beigebracht, werd bloß nicht Koch. Du verdienst schlecht, du hast miese Arbeitszeit, dann, wenn die anderen arbeiten müssen, hast du frei und wenn die frei haben, musst du mal lochen. Kochen darfst du die ersten Jahre sowieso nicht, maximal Tabs in die Spülmaschine schmeißen. Und plötzlich sind die ganzen Köche Superstars. Ey, morgen im Fernsehen, ey, Horst Lichter, oh, der kocht auf 3 Platten gleichzeitig. Nein, doch, nein, Respekt. Ich versteh's nicht. Was kommt als nächstes? Die Elektriker. Dann läuft um 7:45 wie Elektrikermeister Müller eine Glühbirne in die Fassung schraubt. Die Sau. Ja. Oder der Metzgermeister Franken. Der Starzerleger. Morgen gleich nahm Sandmännchen. Gaswasserinstallateur. Ja. Da wird einfach mal im Fernsehen gezeigt, wie man so ein Rohr verlegt. Und. Nee, komm, das streiche ich. Das kannst du vergessen. Es ist in euren Köpfen. Ich habe das nicht so gemeint. Ich spare mir jetzt dieses Fett auf die Muffe und rein das Ding, ne? Ich hab an den reinen Handwerksberuf gedacht. Pfui, Fräulein. Ah, die Köche. Sowas Profanes wie Kochen, was für uns immer existenziell war. Nahrung zubereiten. Woran liegt es? Vielleicht, weil wir uns gar nicht mehr damit auskennen. Wir wissen doch gar nicht mehr, wo die Nahrung heute herkommt. Wenn ich an Bolle so denke... Mein Sohn, Bolle. Bolle denkt bis heute, die Fischstäbchen werden so, wie sie aussehen, gefangen. Ich sag so eckig, ha, das kommt durchs Netz. Okay. Meine Tochter ist nicht besser. Fragt doch die jungen Mädchen heute, was sie noch für Rezepte können. Curry King. McDonald's, ja, die goldene Möwe. Meine Tochter Susaska meinte letztens, ich finde das schon faszinierend, dass der sich all die Rezepte merken kann. Ich sag, wer denn? Ja, der Lieferheld. Ich sag, was? Ha, der Lieferheld. Bis ich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Kennt ihr das? Lieferheld? Das ist so eine App auf dem Telefon. Du kannst mittlerweile auf dein Telefon, wenn du so ein Smartphone hast, kannst du dir die Restaurants in deiner Umgebung abfragen. Dort sind die Karten abgedruckt. Und du kannst was zu essen bestellen. Du kannst sogar ohne zu telefonieren online bezahlen. Mit PayPal. Ja. PayPal. muss alle Daten angeben. Ne? Ich habe ja mal so ein Portemonnaie beim Bäcker gefunden. Denke ich, das ist der ideale Testpartner für PayPal und habe das eingegeben. Du bestellst, was du willst. Es dauert 20 Minuten, dann hält ein Mofa vor deiner Tür. Dann steht er da, der Lieferheld. Kein Humor, die Leute. Es hat geschüttet wie Sau. Ich sag, wo ist denn dein Cape? Verstehen keinen Spaß, was das angeht. Die haben dann so eine schwarze Styroporbox, kommen rein, dann laden die das Essen aus. Die Soße ist meistens separat unten in der Ecke. Das ist die Zukunft, Freunde. Der Lieferheld. Früher war das ja schon schlimm, mit dem Pizzamann anrufen. Ich habe das immer gehasst. Meine ganze Familie, mit Ausnahme von mir, mag chinesisches Essen. Und einmal im Jahr war selbst ich dran und musste anrufen. Ihr wisst, wie grausam das ist. Vorher immer einen Schnaps getrunken, um mich einfach schon mal sprachlich dahin zu bewegen. Generalsauer Beitrag in der Bestellung, bitte. Oft aus Angst einfach aufgelegt, wieder aufgelegt, weil ich erst einmal antizipieren musste, worum es gerade überhaupt ging. Ich sage, Hilde, kannst du nicht? Nein, ruft, okay. Generalsauer Beitrag in der Bestellung, bitte. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich überhaupt kapiert habe, was der sagt. Hier ist China-Restaurant White Dragon, also weißer Drache. Ihre Bestellung bitte heißt, China-Restaurant White Dragon, eine Bestellung bitte. Was glaubt ihr denn, warum die ganzen Gerichte heißen? M1, M6, M7, S8. Die nennen das Essen doch nicht umsonst wie Schrauben. Es könnte sonst keiner bestellen. Also bestellst du und wehe, es kommt was dazwischen. China-Restaurant White Dragon, eine Bestellung bitte. Ich sag, pass auf, ich hätte gern zweimal M1, zweimal M3, einmal S6 und einmal S2. Ich hätte, S2 ist nicht sehr gut, ich meine gerade ein Huhn, aber in Tofu können wir ihn dir bringen. Und dafür ist er extra Bravana und extra Light. Und was? Und was sagst du? Du sagst ja. Aus Angst. Die könnten dir einen Biber im Bierteig verkaufen. Du sagst ja. Also Problem ist, heute ein extra Huhn geliefert, der verlangt, der kommt nicht ganz kurz zu bringen. Der Tofu ist besser, braver Name, und du kriegst eine extra Leid. Extra Leid. Und ich. Extra Leid. Extra Leid. Extra Reis. Heißt extra Leid. Da muss der schon drauf kommen. Ich sag, pass auf, ich hab 30 Euro, bringe irgendwas zu essen. Mir ist doch scheißegal, was. Aber das, Freunde. Das ist, ob ihr wollt oder nicht, das ist Globalisierung. Die Welt wächst zusammen, heißt auch nicht immer alles verstehen und sich trotzdem zu trauen, sich an dieses Fremde heranzuwagen. Alles verändert sich. Früher kam bei uns morgens um 10 der Herr Seemann von der Post, der hat die Briefe gebracht und die Pakete. Heute kommt abends um 11:30 der Hermesbote. Ich liege mit Hilde schon im Bett, alles ist dunkel, ich bin froh, dass sich nichts mehr bewegt. Dann geht die Türglocke. Hilde, ruft die Polizei. Ich sage, jetzt warte doch erstmal, es hat nur geklingelt. Mach das Nachttischlämpchen an. Licht im Zimmer. Licht im Flur. Treppe nach unten. Flur unten. Windfang unten. Schloss 1, Schloss 2, Schloss 3. Keil 1 von Hilde, Keil 2 von Hilde. Diesen bescheuerten gestrickten Hund, der die Kälte draußen lässt, weg. Mach die Tür auf. Seh nur ein Paket und zwei weiße Augen. Es ist in euren Köpfen. Ich stehe da im Pyjama mit meinen Hirschgeweih-Pantoffeln. Tritt ein Typ ins Licht, blaue Jacke an, Paket unterm Arm und so eine Riesenfernbedienung. Pass auf! Pazza! Ich wohne hier in dem Haus. Da ist ein Pazza! Ich sag China-Restaurant, weit trägen? Ah! MS! Was? MS! MS! Ich sag, was MS? Bist du ein Boot? Was willst du? MS! Hermes, okay. Panzer! Panzer, ja! Ich bin, ja! Ja, Panzer, ich bin Panzer! Paket für Nachbar. Ich sag, warum klingelst du denn nicht bei dem? Der schläft. Vielen Dank, Bochum, ihr wart ein Spitzenpublikum! Vielen Dank, Freunde. Dankeschön, Bochum. Vielen, vielen Dank! Freunde, vielen Dank. Ihr wart wirklich toll. Es ist ein neues Programm. Alles ist noch holprig. Ich habe mal den Text vergessen, aber dank Leuten wie euch macht so ein Abend dann trotzdem. Also. Oh Gott. Macht so ein Abend dann trotzdem Spaß. Lass es raus, Mädchen, lass es einfach raus. Ich wollte nur sagen, natürlich gab es kleine destruktive Momente in diesem Programm, aber ich glaube trotzdem, wir als Menschen schaffen das. Wir als Menschen kommen irgendwie durchs Leben und sogar noch viel weiter. Ja? Keiner von uns weiß, was nach diesem Leben passiert. Wir sind alle nur Besucher. Ja? Und es ist noch keiner zurückgekommen, der gesagt hat, nee, das Schattkarten, das... Kannst du vergessen, mach ich nicht mehr. Ich glaube, es wird einfach alles gut werden. Diese Welt ist einfach zu fantastisch, als dass das alles nur Biologie sein kann. Wir haben alle so einen Dachschaden, da muss doch viel mehr dahinter stecken. Das kann... Ich glaube, zwei habe ich überzeugt heute. Ich glaube, wir müssen nur weiter im Dialog bleiben miteinander. Kommunikation ist der Schlüssel. Ja? Und ich meine nicht nur hier per SMS. Ja, heute findet viel Kommunikation per SMS statt. Da wird sich geschrieben. Und die neueste Entwicklung ist noch nicht mal mehr Worte, sondern nur noch Zeichen. Schmeilis. Schmeilig. Doppelpunkt, Strich, Klammer heißt Schmeili, heißt ich lache. Haha, ey, was geht ab? Wozu haben wir denn aufwendig diese Sprache gelernt? Heute alles über Zeichen. Emojis heißen die Dinger. Emojis. Das ist der Fachbegriff. Emojis. Eine Kombination aus Emotion und Schiss. Es gibt für alles ein Zeichen. Lachende Gesichter, Blumen, Autos, Häuser, Mülltonnen, Bänke, Rabe. Alles. Es gibt alles. Bolle kommuniziert nur noch so. Ich krieg letztens von Bolle eine SMS. Ey, yo, Pops, Alter, was geht? Kannst du mich beim Kumpel abholen? Wäre klasse. Klatsch in die Hände. Schmeili, Herzauge, Schmeili, Heiligenschein. Klatsch in die Hände. Auto, Auto, Auto. Klatsch in die Hände. Schmeili. Fortschrittlich, wie ich bin, habe ich zurückgeschrieben. Hat eine halbe Stunde gedauert, aber ich habe geschrieben, ja. Dann dauert es eine halbe Sekunde, kommt zurück, ey, yo, krass, Alter, du bist der Beste, klatsch in die Hände, klatsch in die Hände, Schmeili, Blumenstrauß, Blumenstrauß, klatsch in die Hände, Schmeili mit Tränen in den Augen, Schmeili, Heiligenschein, klatsch in die Hände, Auto. Dann habe ich nur eine 8 zurück ge-SMS't. Und dann rief er an, ey, yo, Paps, was ist das für ein krasses Zeichen? Ich sag, das war eine 8, das ist die Buslinie, mit der du nach Hause kommst. Vielen Dank, Bochum, ihr wart spitze! Dankeschön, Bochum. Weltklasse Publikum, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss, Bochum!